Herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Ich habe mich mal auf die Suche gemacht nach Schubert in der Schule, also heute. Wann und wie kommen Kinder mit ihm eigentlich in Berührung, wenn nicht das Elternhaus dafür sorgt? Der Befund nach einem Blick in den Rahmenlehrplan Musik für Berlin und Brandenburg ist einigermaßen ernüchternd. Was heute interessiert, sind Castingshows, Musik im Internet und Ethnopop. Auf der Homepage eines Berliner Musikgymnasiums taucht in der 7., 8. Klasse immerhin das Lied als Form auf. Später sogar Schuberts Schöne Müllerin und in der Sekundarstufe 2 auch die Winterreise. Man muss also etwas Glück haben, um Schubert im Unterricht zu begegnen. Wen die Schulbank drückt, Schubert als Lernender und Lehrender, das ist heute mein Thema. Thank you. Franz Schuberts erstes gültiges Werk, eine Fantasie in G-Dur für Klavier zu vier Händen, komponiert 1810. Adagio andante allegro, Jara Thal und Andreas Grothäusen mit einem Ausschnitt aus dem gut 20-minütigen Stück. Die Gattungsbezeichnung Fantasie ist hier ganz wörtlich gemeint, im Sinne eines Herumfantasierens einer grundsätzlich freien Form. So wagemutig, wie es sich für einen 13-Jährigen gehört. Der junge Schubert meldet ästhetische Ansprüche an. Sein Talent, so scheint es, lässt ihm keine andere Wahl. Wird ihm dieses Talent in die Wiege gelegt? Ja und nein. Ja, weil die Schuberts eine musikalische Familie sind. Schon der Großvater väterlicherseits ist im Mährischen nicht nur Bauer und Ortsrichter, sondern auch K&K Regimentsmusiker. Und nein, weil die Voraussetzungen alles andere als gut sind. Geboren wird Franz Peter Seraph Schubert am 31. Januar 1797 im Haus zum Roten Krebsen in Lichtental, heute 9. Bezirk. Ein armseliges, zweistöckiges Gebäude, das von einem hufeisenförmigen Innenhof her erschlossen wird, über eine Galerie. Die Wohnung der Schuberts besteht aus einer Stube und einer Küche. Dort, neben der offenen Feuerstelle, erblicken 12 Kinder das Licht der Welt, oder wohl doch eher als erstes die verrußten Wände, die tiefschwarze Decke der Kuchel. Von diesen 12 Kindern erreichen nur 5 das Erwachsenenalter. Neben Franz sind das die Brüder Ignaz, Ferdinand und Karl sowie die Schwester Theresia. Masern, Röteln, Blattern und andere Infektionskrankheiten bedeuten damals Todesurteile. Der Vater ist Lehrer. Als Schubert 4 wird, zieht die Familie um, ins Schulhaus der Pfarrei Lichtental in die Säulengasse 3. Hier geht auch der kleine Franz zur Schule, wie seine Geschwister. Und hier beginnt er, Musik zu machen. Zu singen, Klavier und Bratsche zu spielen. Ganz selbstverständlich auch im Streichquartett, mit den Brüdern als Geigern und dem Vater am Cello. Ihr Repertoire? Haydn, Mozart, weitere Zeitgenossen. Und gerne auch Werke aus eigener Produktion. Thank you. Die Familie und das Schulhaus als Experimentierbühne. Schubert ist 13, als er sein erstes Streichquartett schreibt, im gleichen Jahr wie die G-Dur-Fantasie zu vier Händen, im Herbst 1810 wahrscheinlich. Wir hörten das Diogenes-Quartett mit dem Kopfsatz Andante presto vivace. In der Forschung kursieren unterschiedliche Theorien darüber, ob man es hier mit Dilettantismus, jugendlichem Größenwahn, pubertärem Trotz oder genialischer Frühreife zu tun hat. Am Ende sicher mit einer Mischung aus allem. Was macht der junge Schubert? Er setzt Regeln außer Kraft. Dieses Quartett zum Beispiel hat keine feste Tonart und das passt auf Anhieb gar nicht zur Einfachheit seiner Motive und Melodien. Schubert missachtet die Gesetze der Form und man fragt sich, kann er es nicht oder will er es nicht? Ähnliches gilt auch für das Streichquartett in C-Dur, das knapp 3 Jahre später entsteht. Adagio allegro con moto steht über dem Eingangssatz, wieder also eine langsame Einleitung und ein schneller Hauptsatz. Und wieder verhält sich vieles normwidrig, jetzt allerdings mit noch größerer Überzeugungskraft. Karl Dahlhaus sieht hier bereits eine für Schubert typische Taktik des Umgehens am Werk. Ein kompositorisches Denken, das eingetretene Pfade meidet, ganz intuitiv meidet und so zu neuartigen Lösungen kommt. Was wir heute davon noch hören? Bei weitem nicht so viel wie Schuberts Zeitgenossen natürlich, aber das Dunkle, Schattenhafte, die Schmerzensgesten dieser jungen Musik, das teilt sich schon mit. Streichquartett Nummer 4 in C-Dur, es spielt das Tokyo String Quartet. Thank you. 10 Streichquartette komponiert Schubert bis 1815, darunter auch dieses, sein viertes in C-Dur. Wir hörten den ersten Satz daraus. Was Schubert hier neben allem mutmaßlichen Theorie- und Formenkram auch verarbeitet, ist der Tod der Mutter. Sie stirbt am 28. Mai 1812, ohne dass der Sohn sie noch einmal besuchen kann. Franz wohnt schon länger nicht mehr zu Hause in Lichtental, sondern ist Internatsschüler im Stadtkonvikt in der inneren Wiener Stadt. Ein Begabtenstipendium macht's möglich. Dort wird er musikalisch ausgebildet und geht auch aufs Gymnasium. Eine fulminante Bildungschance, zweifellos. Und das muss man dem Vater, mit dem Schubert es nicht leicht hat, zugutehalten. Dass er das Talent dieses Sohnes früh erkennt und auch fördert. Bildung, das ist dem Vater als Lehrer klar, verspricht sozialen Aufstieg und Gewinn. Wenn man so will, dann ist die ganze Geschichte der Familie Schubert eine Geschichte des Aufstiegs. Aus ländlich-mährischen Verhältnissen geht es in die Großstadt, nach Wien. Der Vater besucht dort das Lehrerseminar und rackert sich hoch. Er heiratet früh die Köchin Elisabeth Fietz, ebenfalls aus Mähren. Sie bekommen viele Kinder. Das erste, Ignaz, wird nur 2 Monate nach der Hochzeit geboren und später in einer der unschönen Aktionen des Vaters enterbt. Als Elisabeth stirbt, trägt Franz Senior 1 Jahr lang Trauer. Dann heiratet er zum 2. Mal. Die Fabrikantentochter Anna Kleienböck eine gute Partie. Und auch das gehört sicher mit ins Aufsteigerprogramm. Und der begabte Sohn? Lernt im Konvikt Freunde kennen, den Jurastudenten Josef von Spaun zum Beispiel, der im Schulorchester Geige spielt und ihn bald mit Notenpapier und Gedichten versorgt. Spaun weiß als einer der wenigen, dass Schubert komponiert. Und dass er für Lieder schwärmt, vor allem für die Balladen des schwäbischen Komponisten Johann Rudolf Zumsteeg. Der hatte unter anderem Hagars Klage vertont, die alttestamentarische Geschichte von der ägyptischen Sklavin Hagar, die mit ihrem Sohn von Abraham in die Wüste geschickt wird, wo beide zu verdursten drohen. Der junge Schubert ist so beeindruckt von der Zumsteeg-Ballade, vor allem von ihrer Klavierstimme, dass er das unbedingt auch versuchen will, anhand desselben Gedichtes, nur in anderer Weise, wie er sagt. Ein Modell, das er übrigens mehrfach praktiziert, Vorliegendes nachzukomponieren. Im Fall von Hagars Klage klingt das dann mal dramatisch, mal stimmungsmalerisch und in jedem Fall ziemlich sprunghaft, also so, wie man es vom jungen Schubert kennt. Und länglich ist das Ganze auch. Eine gute Viertelstunde dauert es, bis die Klage endlich erhört wird. Als Zuhörerin oder Zuhörer müssen Sie jetzt also ein bisschen stark sein. Hagars Klage, Gundula Janowitz und Irvin Gage in einer Einspielung von 1977. Sonders Thank you. Thank you. Hier am Hügel heißen Sandes, 1811, vertont Franz Schubert diese Ballade von Clemens August Schücking nach einem Vorbild von Zumsteg auf denselben Text. Er hatte mehrere Päcke zumstegscher Lieder vor sich und sagte mir, dass ihn diese Lieder auf das Tiefste ergreifen, berichtet Josef von Spaun aus dem Konvikt. Wobei früh klar gewesen sein dürfte, dass Schubert, wenn er sich an anderen orientiert, nichts Nachahmerisches oder Epigonales im Sinn hat, sondern das eigene sucht, die Unterscheidbarkeit. Auch Zelter und Reichardt inspirieren ihn zum Lied und in der Oper sind es Gluck, Mozart und Karl Maria von Weber. Der junge Schubert kennt sich aus und er ist selbstbewusst. Sich in Beziehung zur Tradition und zur zeitgenössischen Produktion zu setzen und dabei frei zu denken, das lernt er in der Schule des Vaters. Die arbeitet nämlich nach reformpädagogischen Gesichtspunkten und setzt auf die sogenannte sokratische Methode. Das heißt, der Unterricht findet in Gesprächsform statt und die Schüler müssen nicht mehr nur stur auswendig lernen. Für damalige Zeiten ist das revolutionär. Und weil er fleißig und beharrlich ist und sich nicht davon abschrecken lässt, dass viele Eltern im Arbeiterviertel Lichtental kein oder nur sehr wenig Schulgeld zahlen können, erarbeitet sich Franz Schubert Senior rasch einen guten Ruf. Es wird attraktiv, seine Kinder zu ihm zu schicken. Bald tun das auch betuchtere Familien, womit sich die Einkommensverhältnisse des Vaters verbessern. Mit Bildung, so lernt Schubert Junior, lässt sich ein Geschäft machen und Ansehen erwerben. 1804 erhält die Kirche die Aufsicht über das Schulwesen zurück. Eine neue Verfassung regelt das, die guten Beziehungen des Vaters zur Schulbehörde aber bleiben bestehen, namentlich zu Joseph Spandou, dem bischöflichen Direktor der Behörde. Ihm zu Ehren komponiert Schubert 1816 eine Kantate. Da hat er das Gymnasium längst verlassen, ist aufs Lehrerseminar einer Normalhauptschule gewechselt, besteht dort die Lehramtsprüfung und arbeitet nun als Schulgehilfe beim Vater. Ganz so, wie dieser es sich für seine Söhne wünscht. Die Kantate zu Ehren von Joseph Spandou, Deutschverzeichnis 472, hören Sie den Chor und das Symphonieorchester des ORF. Die Leitung hat Lothar Sagrosek. Lacht uns an, der vor der Glut uns schützen kann. Ihn schuf ein edler Mann nach seinem eigenen Plan. und lässt, wer will, sich drin erquicken. Darf man bei ihm gleich keine Früchte pflücken, verdient der Mann nicht unsern Dank. Der Sommer währt nicht lang, und höher noch ist der zu schätzen, an dessen Frucht auch auf der Winterbank sich die Armen noch letzen. Accompagnato Rezitative Ensemblesätze volles Orchester. Ein Ausschnitt aus der einzigen großbesetzten mehrteiligen Kantate Schuberts, die überliefert ist, die Kantate zu Ehren von Joseph Spandu. Die Gesangssolisten waren Edith Mattis, Gabriele Sima, Heiner Hopfner und Robert Holl. Wer ist Franz Schubert als junger Erwachsener? Ein angehender Künstler unter starkem Druck, innerem wie väterlichem, auf der Suche nach sich selbst. Und Lehrersgehilfe, wider Willen, wie seine Freunde berichten, und das liegt auf der Hand, schließlich hält ihn jeder Broterwerb vom Komponieren ab. Je mehr der Vater verlangt, dass er in seine Fußstapfen tritt, desto mehr sträubt sich der junge Mann, auch das ist klar. Andererseits weiß Schubert, dass er ohne eigenes Einkommen kein soziales Leben wird führen können. Ein Dilemma, das er sein ganzes, kurzes Leben lang nicht lösen kann, beziehungsweise irgendwann einfach dadurch löst, dass er aufs Soziale verzichtet. Seinen Durchbruch als Komponist erlebt Schubert als 17-Jähriger mit einem Lied, und das ist bezeichnend. Er reüssiert in der kleinen Form. Und er tut das, indem er nicht mit der Tradition bricht, sondern sich an ihr orientiert. Das frühe 19. Jahrhundert kennt zahllose Spinnerliedchen, man denke nur an die Winterszene aus Haydns Jahreszeiten. Schubert greift diesen Typus auf, als er Goethes Faust liest, und hält sich in der Wahl der musikalischen Mittel durchaus an die Gepflogenheiten. D-Moll, Sechs-Achtel-Takt, ostinate Figuren im Klavier, das ist alles nichts Ungewöhnliches. Und doch feiert die Welt hiermit die Geburt des romantischen Klavierlieds. Und Sie wissen natürlich, was jetzt kommt. Lucia Popp und Wolfgang Sawallisch mit Gretchen am Spinnrade, Schuberts Opus 2. Was ist das Geheimnis dieses Liedes? Vereinfacht gesagt, seine Unruhe, der Blick ins Innere einer aufgewühlten Seele. Mehrere rhythmische Schichten überlagern sich hier, geben den Herzschlag des Mädchens wieder, das Rollen des Spinnrads und wie beide immer wieder stolpern und ins Stocken geraten. Woher der junge Schubert das hat? Der lernende Schubert lässt sich nicht trennen von einem Eigentlichen, sagt Peter Gülke. Das heißt, im Grunde ist alles da, von Anfang an. Ignaz, dem Bruder, der ihm die ersten Musikstunden erteilt, erklärt der Kleine bald, das brächte nichts, er sei ein nicht mehr einzuholender Meister. Michael Holzer, der Chorleiter der Lichtenthaler Gemeinde, gesteht dem Vater unter Tränen, noch nie einen solchen Schüler gehabt zu haben. Und Wenzel Rusitschka, bei dem Schubert im Konvikt Klavier, Bratsche, Generalbass und Orchesterbehandlung lernt, soll ausgerufen haben, dem kann ich nichts lehren, der hat's vom lieben Herrgott gelernt. Einzig von Antonio Salieri, seinem prominentesten Lehrer, ist nichts dergleichen bekannt. Salieri triezt ihn mit kontrapunktischen Übungen, Fugen, Kanons und italienischen Arien und lehrt ihn Einfachheit, Wahrheit und Natürlichkeit. Konzessionen an den Publikumsgeschmack, so Salieri, sind des Teufels. Das muss er dem Jungen nicht zweimal sagen, zumindest was Lieder und Streichquartette betrifft. Doch wie sieht es in der großen Form aus bei den Sinfonien? Das Bild in der modernen Rezeption ist gemischt. Reißbrettmusik, sagen die einen, kompositorische Überforderung, die anderen, und die Dritten sehen darin ein Buhlen um die Anerkennung des Vaters, mit repräsentativen Mitteln sozusagen. Hören Sie selbst? Knapp 2 Monate nach Gretchen am Spinnrade beginnt Schubert die Arbeit an seiner 2. Sinfonie in B-Dur. Antonello Manacorda und die Kammerakademie Potsdam. Thank you. Manche denken hier an Mozarts S-Dur-Sinfonie, Köchelverzeichnis 543, andere an Beethovens erste. Falsch ist beides nicht. Der Kopfsatz Largo Allegro Vivace aus Schuberts zweiter Sinfonie mit Antonello Manacorda und der Kammerakademie Potsdam. Schubert bleibt sich hier treu, auch wenn wir das, was er macht, 200 Jahre später mit unseren Ohren nicht mehr so hören können. Diese in vielen Details so eigenwillige Formgebung, seine unorthodoxen harmonischen Verläufe und anderes mehr. Insgesamt aber scheint der junge Schubert im Experimentieren mit dem großen Stil doch vorsichtiger zu sein. Traditionsfrommer, würde Peter Gülke sagen. Als Liederkomponist ist er Avantgarde, seine Streichquartette kratzen früh an jeder Norm. Im Orchesterrepertoire aber braucht er mehr Zeit, mehr Übung auch. Und die verschafft er sich. 6 Sinfonien in 6 Jahren, da will einer was. Und nutzt und bedient die Möglichkeiten des Schulorchesters im Konvikt. Und weil Sie die zweite jetzt noch so gut im Ohr haben, wie wäre es mit einem Rückblick auf Schuberts blutige orchestrale Anfänge? Ein Jahr lang, von Herbst 1811 bis Ende 1812, versucht er sich an einem Singspiel nach August von Kotzebues, Die Spiegelritter. Und scheitert. Einerseits am ironischen Charakter des Ganzen, den er als 14-15-Jähriger offenbar nicht erkennt, andererseits an der dramaturgischen Herausforderung, zwei Welten darstellen zu müssen. Eine wirkliche und eine zauberhafte, gespiegelte. Schubert bricht das Projekt ab, sein Spiegelritter bleibt Fragment. An die Bühne mag er ohnehin nicht ernsthaft gedacht haben. Eher steht für ihn das sich Ausprobieren im Vordergrund, die Übung. Gespielt wird heute allenfalls noch die Ouvertüre. Thank you. Die Heiden-Sinfonietta Wien unter Manfred Huss mit der Ouvertüre zu Schuberts frühem, unvollendetem Singspiel Die Spiegelritter, dem Unterfangen eines Kindes, wie es im großen, dicken, wunderbaren Schubert-Handbuch des Bärenreiter Verlags heißt. Schubert ist im Stimmbruch und noch nicht Schüler bei Salieri, als er mit dem Ritter anfängt, eine Zeit des Umbruchs also. Im Herbst 1813 verlässt er das Konvikt, die Gründe dafür bleiben diffus. Er sei an einer Mathematikprüfung gescheitert, heißt es. Vielleicht beordert der Vater ihn aber auch zurück nach Lichtental. Der Vater, der aus der Schule ein Familienunternehmen machen will, ein fortschrittliches Lehrinstitut mit seinen Söhnen als Fachlehrern. Der Vater, der über Franz Junior ein Komponierverbot verhängt, weil der Junge nichts anderes im Kopf hat. Der Vater, der ihm mehrfach das Haus verbietet, als er partout nicht Lehrer werden will. Vielleicht nutzt Schubert die verhauene Matheprüfung aber auch, um dem wenig lustigen Leben im Konvikt ein Ende zu setzen. Prügel, Essensentzug und Karzer sind an der Tagesordnung, von Reformpädagogik keine Spur. Mehrfach bettelt er seinen Bruder Ferdinand um ein paar Groschen an. »Du weißt aus Erfahrung«, schreibt er, »dass man doch manchmal eine Semmel und ein paar Äpfel essen möchte«, umso mehr, wenn man nach einem mäßigen Mittagsmahle nach 8,5 Stunden erst ein armseliges Nachtmahl erwarten darf. Der Heranwachsende hat schlicht und ergreifend Hunger. Mit welch atemberaubender Geschwindigkeit der junge Schubert sich entwickelt, sieht man am Sprung, den er von der Spiegelritter-Ouvertüre bis zu den ersten Sinfonien macht. Mit Unterricht bei dieser oder jener Koryphäe allein ist das nicht zu erklären. Aber das muss es auch nicht, schließlich sind wir in Wien, wo Haydns und Mozarts Geister wehen und Beethoven um die nächste Ecke sitzt und musikalische Weltliteratur produziert. Schubert braucht also nur vor die Tür zu gehen und die Ohren aufzusperren. Und dann sind da noch die Italiener, die Metternich fördert, um im Bürgertum nur ja nichts Jakobinisches aufkommen zu lassen. 1816-17 ist in Wien der Gipfel des berüchtigten Rossini-Fiebers erreicht und Schubert schreibt zwei Ouvertüren im italienischen Stil. Über sein Verhältnis zu Rossini ist so gut wie nichts bekannt. Sind die Ouvertüren Antworten auf das Wiener Fieber? Fingerübungen von wegen »Hört her, ich, Franz Schubert, kann das auch?« Eine der beiden Ouvertüren jedenfalls, wohl die in C-Dur, wird 1818 im Saal des Hotels zum römischen Kaiser aufgeführt, als erstes weltliches Werk Schuberts überhaupt. Sonderlich italienisch oder nach Rossini klingt sie zwar nicht, diese Ouvertüre, aber doch bemerkenswert entspannt. Das Konzertgebau Orchestra unter Nikolaus Harnoncourt. Thank you. die zweite von Schuberts beiden Ouvertüren im italienischen Stil. Jetzt habe ich sehr viel über Schubert als Lernenden gesprochen und kaum über den Lehrenden. Diese Proportion hat ihren Grund. Schubert unterrichtet ungern, mit Widerstreben, schreibt Spaun, einerseits. Andererseits tut er manchmal so eifrig seine Pflicht, dass er Schüler, die nicht brav sind, in handgreiflicher Weise bestraft. Das geht gegen das herrschende Züchtigungsverbot, natürlich, und lässt die Ungeduld des Hochbegabten erkennen. Vielleicht ist Schubert während des Unterrichts mit seinen Gedanken auch einfach ganz woanders. Zum Pädagogen jedenfalls taugt er wenig. Gelegentlich aber bleibt ihm nichts anderes übrig, als zu unterrichten. Die prominentesten Beispiele dafür, seine beiden Aufenthalte auf Schloss Jelitz beim Fürsten Esterhazy von Galanta 1818 und 1824. Dort sind ihm die Töchter anvertraut, Marie und Caroline. Schubert langweilt sich und sehnt sich nach seinem geliebten Wien. Die Fürstenfamilie nimmt kaum Notiz von ihm, höchstens wenn er zur Abendunterhaltung aufspielt. Und übermäßig begabt scheinen die Töchter auch nicht zu sein. Beim zweiten Mal immerhin verliebt er sich in die 19-jährige Caroline. Erwidert werden seine Gefühle selbstverständlich nicht. Jelitz und seine Komtessen aber inspirieren ihn zu diversen Klavierstücken zu vier Händen, Polonaisen, Märsche und Tänze. Vor allem die späteren Werke zeigen, wie wenig Schubert sich im Grunde ums Didaktische schert. Wenn er komponiert, komponiert er für sich selbst und nur selten zur Optimierung anderer. Schuberts Sonate in C, von ihm selbst Grand Duo genannt, gehört zweifellos zu seinen Meisterwerken. Schroffe Akzente, orchestrale Klangfarben und ein virtuoser, tiefsinnig ausgekosteter Dur-Moll-Konflikt durchziehen alle vier Sätze. Und das sanft ungarische Kolorit gibt dem Ernst des Ganzen die richtige Würze. Allegro vivace, das Finale. Andreas Grau und Götz Schumacher. Thank you. Na, ob die Komtessen Esterhazy das haben spielen können oder ob Schubert sich hier zusammen mit seiner geliebten Caroline am Klavier sah, das war der letzte Satz aus seinem Grand Duo Deutschverzeichnis 812. Es spielte das Klavierduo Grau-Schumacher. 1824, das Entstehungsjahr, ist im Übrigen auch das Jahr, in dem Beethoven seine 9. Sinfonie schreibt. Wen die Schulbank drückt, Schubert als Lernender und Lehrender, so lautete heute mein Thema. Und wenn man daran denkt, dass sich Schubert buchstäblich noch auf dem Sterbebett im November 1828 zum Kontrapunktstudium bei Simon Sechter anmeldet, dem anerkannten Musiktheoretiker und Pädagogen, dann hatte er offenbar das Gefühl, nicht genug gelernt zu haben, um das auszudrücken, was er ausdrücken will. Nach den späten Klaviersonaten, nach der Winterreise und dem Schwanengesang empfindet er sich als unvollkommen. Unfassbar eigentlich. Man lernt nie aus, gewiss. Auch und gerade Genies nicht. Nächsten Sonntag steht hier Schuberts Verhältnis zur Kirche im Mittelpunkt. Glauben ohne Pfaffen. Ich bin Christine Lemke-Matwei und schicke Sie jetzt mit einem Moment Musical in den Sonntagabend. Vielleicht haben Sie das im Klavierunterricht ja selbst einmal gespielt oder spielen es gerade.